die mit einem Degen einen grobschlächtigen Räuber auf die Knie zwingt, während ein Falke aus der Luft auf ihn herabstößt. Ganz am Rand der Szene, hinter einem Thron, kauert ängstlich ein junger Mann. Boah. Die Kinder sind sich sicher, das ist der Beweis für die Wahrheit über Wunibald und Adelheid. Wiskonfit hat recht gehabt. Genau danach hat sie gesucht. Wusste ich doch, dass Adelheid einen Degen hatte. Hier hat Wunibald alles versteckt, was belegt, dass seine Schwester die Räuber vertrieben hat. Genau, damit er für die Nachwelt erzählt dasteht. Als Benny den Teppich berührt, wirbelt eine Wolke magischen Staubes auf. Die glitzernden Funken huschen durch die Luft und fliegen in Richtung Schloss. Genau in die Loge, in der Miss Cornfield und Mortimer sitzen. Miss Cornfields Augen funkeln. Ich habe das Gefühl, mein Auftritt ist nicht mehr fern. Das Hirschgeweih wäre auch dabei. Ida hat Jo inzwischen mit allem überhäuft, was an Requisiten zu finden war. Der Räuberhauptmann ist unter den ganzen Gaben kaum mehr zu sehen. Das Publikum amüsiert sich prächtig. Rabat vergräbt das Gesicht in den Pfoten und auch Juri kann nicht mehr hinschauen. So peinlich ist ihm das Ganze. Aber Ida improvisiert tapfer weiter. Und dieser Vorhang, dieser wunderschöne, der macht sich bestimmt Zufall in der Räuberhöhle. Doch Rettung ist in Sicht. Auf dem Schulhof kommt Helene eben aus dem Loch geklettert. Benny und Annalena warten noch unten und reichen ihr etwas Großes hinauf. Es ist der Wandteppich, den die drei mitgenommen haben. Annalena möchte gerade hochklettern, da hält sie kurz inne und dreht sich zu Benny um. Danke, dass du mir geholfen hast. Sie gibt ihm einen dicken Kuss auf die Wange. Benny beginnt zu strahlen und kann sein Glück kaum fassen. Erst Helenes Stimme bringt ihn zurück in die Wirklichkeit. Wo bleibst du denn? Das Publikum brüllt inzwischen vor Lachen. Bekommen sie hier historischen Stoff geboten? Oder ist das vielleicht doch eher eine Komödie? Auch diese Säule ist jetzt eure. Was? Es wird doch besser. Hier des Fürsten Feuerlöscher. Auch Jo fängt jetzt an zu kichern. Wo soll das noch hinführen? Doch da kommen sie endlich angelaufen, die schmerzlich vermissten Hauptdarsteller. Annalena beginnt sofort aus dem Kostüm zu schlüpfen. Schnell, du musst das Kleid anziehen. Nein, bald ist an. Du spielst die Rolle. Wirklich? Ja. Kaspar springt auf Annalenas Schulter. Komm, keine Angst. Ich setze mich auf die Lehne vom Thron, ganz in deine Nähe. Knipst die Sterne.